Zum Monat des gemeinsamen Kampfes gegen die USA vom 25. Juni bis zum 27. Juli fanden in Tansania und in Nigeria Vorträge, Bücher- und Fotoausstellungen und Filmvorführungen statt. Auf den Bücher- und Fotoausstellungen waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu sehen. Ausgestellt waren auch die Bücher und Fotos, die darüber berichten, dass die Armee und Bevölkerung Koreas unter der weisen Führung von Marschall Kim Jong-un beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates Wundertaten vollbringen. Bei Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme wie das aggressive Wesen des US-Imperialismus gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen teil. Und zum 45. Jahrestag der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli gab es in der Zweigstelle Raj Shahi des Bangladeschischen Instituts für Sozialideologie einen Vortrag über die unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Landesvereinigung.